Ich darf auch ganz herzlich Grüß Gott sagen. Ich hoffe, auch die auswärtigen Gäste verstehen mich. Mein Name ist Richard Schaffner. Ich bin in Passau Stadtarchivar, Heimatpfleger und Leiter der kommunalen Medizentrale. Wir sind ja heute den ganzen Tag beisammen und wir werden hiernach noch das Haus anschauen. Ja, das Älteste, was wir haben im Stadtarchiv, das ist der Bernhardinische Stadtbrief vom 15. August 1299. Das ist also die älteste Urkunde und in der Urkunde steht drinnen das Verhältnis der Passauer Bürger zum Fürstbistum, zum Fürstbischof und das Verhältnis der Passauer Bürger untereinander. Das Schöne in Passau ist, zur Geschichte wird dann der Jürgen Helbing noch was bei der Stadtführung sagen, sie brauchen sich in Passau nur zwei Jahreszahlen merken. Und mit diesen zwei Jahreszahlen kommen sie überall hin. Die eine Jahreszahl ist 1680, weil 1662 und 1680 ist die Stadt abgebrannt und wenn sie durch Passau gehen und deuten überall hin und sagen, es ist noch 1680 erbaut worden, dann liegt schon mal gar nicht so falsch. Die nächste Jahreszahl ist 1803 und die ist für uns eigentlich ganz, ganz wichtig, weil, ob Sie es glauben oder nicht, wir sind erst seit 1803 Bayern. Passau war nämlich ein eigenes Fürstbistum, wir waren weder Österreicher noch Bayern und erst 1803 sind wir sozusagen zu Bayern gekommen. Und ich sage immer, ich bin zwar für Wahlen, aber ich bin eher skeptisch, wenn man die Bürger fragt, weil wenn man nämlich 1803 eine Bürgerbefragung gemacht hätte, wo wollt ihr denn hin, liebe Passauer, nach Österreich oder nach Bayern? Ich fürchte fast, wir wären alle Österreicher geworden. Und das ist ja das Spannende bei uns, es ist ein Gast aus Seewalchen, da haben wir mal zusammengearbeitet, Passau und Seewalchen, der Passauer hat immer noch einen Zug zu Österreich. Ja, ein Beispiel, es gibt in Regensburg einen IKEA und es gibt in Haid bei Linz einen IKEA, aber der Passauer fährt nach Linz. Ja, also, und wenn man irgendwo hinfährt, dann fahren wir bei uns nach Mühlviertel in Schering, aber eher nicht nach Straubing oder Regensburg. Also das, sozusagen diese Tradition, die hat sich erhalten. Wir sind wir jetzt hier in einem denkmalgeschützten Gebäude. Das ist die ehemalige Mädchenschule aus dem Jahre 1883. In Bayern waren bis Anfang der 60er Jahre sinnvollerweise die Mädchen und die Buben getrennt. Das da hier ist die Mädchenschule und genau gegenüber ist die Knabenschule gewesen. Ja. Also seit 1883 gibt es also diese Mädchenschule, die Kinder sind immer weniger geworden und dann ist diese Schule aufgelöst worden und die Kinder mussten in die Altstadtschule. Und ja, wie komme ich zu diesem Gebäude? Wie gesagt, ich bin eigentlich Stadtarchivar und 1997 hat mich der damalige Oberbürgermeister, der Willi Schmöller, der kleine ein Haus weiter unten wohnt, mich gefragt, ob ich nicht diese ehemalige Stadt- und Kreisbildstelle übernehmen möchte. Die kennen die Älteren vielleicht aus der Schulzeit. Das ist da, wo man diese 16mm Filme gesehen hat. Ja? Oder später dann Videos und dann DVDs. Und ich bin dann rübergegangen. Das Besondere ist, die meisten haben sich ja heute hart getan, dass man da herfindet. Viele Passauer finden uns auch immer nicht, weil das ist eigentlich für die Passauer der unbekannteste Stadtteil. Ja? Es ist unten ein großes Fest, das Haberfest, aber darauf kommt eigentlich niemand. Und mir ist es auch so gegangen und ich bin damals mit dem Schmöller Willi da rüber gegangen und es war so ein schöner sonniger Tag wie jetzt und bin da raufgegangen und habe das Haus gesehen und ich habe gar nicht gewusst, was da drinnen ist. Ich habe gesagt, ich nehme das auf alle Fälle. Ja. Aber unter der Bedingung, dass wir auch das Haus kriegen. Und dann war es so, 1997 haben wir gesagt, was machen wir denn? Eigentlich jetzt mit diesen alten Filmen, was machen wir da? Und haben wir gesagt, das allererste, was wir machen, wir benennen das um und nennen das nicht mehr Stadt- und Kreisbildstelle, sondern ganz bedeutungsschwer kommunale Medienzentrale. Kommunale Medienzentrale deswegen, weil es in Passau noch, wo die IME Oldenburg arbeitet, das Medienzentrum gibt, das zur Verlagsgruppe gehört. Und wir wollten mal jetzt sagen, wir sind mal kommunal, die kommunale Medienzentrale, weil wir eine Einrichtung sind von Stadt und Landkreis Passau. Und dann haben wir da etwas umgebaut und das war ein Leiter da, den haben wir dann in Pension geschickt. Der hat also Aufwandsentschädigung bekommen und von dieser Aufwandsentschädigung haben wir dann den ersten Beamer gekauft. Ja. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Wir hatten vorher schon Internetseite und ich habe mein anderes Büro, das ist im Rathaus und ich war mit meinem Roller immer unterwegs zwischen Rathaus und hier. Und dann habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Wir sind jetzt im Jahr 1997, 1969 ist man schon zum Mond geflogen. Wir müssten doch hier eine Datenverbindung zwischen der Innenstadt und der Altstadt zusammenbekommen. Und das war 1997 so, dass man eher zum Mond fliegt, als wie dass man da Verbindung herkriegt, weil nämlich die Altstadt wird vom Domplatz von der Zentrale angesteuert, da ist die Verteilerstelle der Telekom, ja, und die Ilstadt wird von Salzweg, das ist eine Gemeinde, ungefähr 7 Kilometer in diese Richtung. Ja gut, das hat sich nicht realisieren lassen. Und zu der Zeit habe ich eine Geschichte des Stroms geschrieben. Ja. Passau sind in vielen Pioniere, nicht nur bei RegioWiki, sondern wir sind auch Strompioniere. Der Strom ist zum ersten Mal in einer Messe in Frankfurt vorgestellt worden, 1887, und da ist dann der Passauer Stadtbaurat Flinsch raufgefahren, hat sich das angeschaut und hat dann gesagt, wie kann ich denn die neue Technologie auf eine Stadt mit 20.000 Einwohnern übertragen? Und wir haben dann ein Elektrizitätswerk gebaut, übrigens Oskar von Miller hat das gebaut, der berühmte. Und dann war es so, dass man halt Trafostationen gebaut hat. Ja. Und irgendwann hat man gesagt, man muss zu jeder Trafostation 2 Kupferdrähte hinlegen. Und wenn die Trafostation ausfällt, dann ist in die Stadtwerke, die waren früher genau gegenüber beim Bahnhof, ist ein Schaltplan und dann leuchtet ein rotes Licht und er weiß, es ist ein Fehler in der Schaltanlage in der Ilstadt. Das war mein Wissen. Ja. Und mein Wissen war, ich wusste, dass im Rathaus eine Schaltanlage ist und dass auch da unten eine Schaltanlage ist, 40 Meter weiter weg. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt nicht die 2 Kilometer vom Rathaus alles aufgraben, ja, sondern wir nehmen einfach die 2 Kupferleitungen. Ich habe mir damals von Amerika 2 so ADSL-Kastler schicken lassen. Dann haben wir das zusammengehängt und siehe da, ich habe eine Verbindung gehabt. Und das war dann eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Ich war dann Gründungsgeschäftsführer der Telepark Passau GmbH. Das ist heute die führende Telekommunikationsfirma im Raum Passau. Also wir haben sozusagen auch die Telekom ausgestochen. Und immer wenn die Stadtwerke aufgeräumt haben, haben wir gleich einen Lehrer reingelegt und haben dann Glasfaser reingelegt. Ja. Das Erste, was wir verbunden haben, waren die Geldautomaten der Sparkasse und so weiter und so weiter. Also das ist mittlerweile angewachsen. Ich bin jetzt nicht mehr dabei, weil es wäre ein Fulltime-Job und mir ist der Beruf des Stadtarchivars ist mir doch etwas lieber. Also wie gesagt, wir waren da sehr weit vorne. Wir waren die Ersten in Deutschland, die IP telefoniert haben. Wir haben das Pilotprojekt gekriegt von Cisco und von der Telekom. Ich würde nicht mehr hier schreiben, wenn einer sagt Pilotprojekt, ja, weil das war also, wir haben da sehr viel Lehrgeld zahlen. Die erste Zeit waren wir überhaupt nicht mehr erreichbar. Ja. Also das war diese Anfangsgeschichte. Und dann gibt es noch mehr ein Schlüsselerlebnis. Ich bin ja zuständig für die Stadtchronik. Ja. Das heißt, wir haben die Tageszeitung ausgewertet und haben das dann in der Datenbank eingeschrieben. Und irgendwann bin ich zum damaligen Chefredakteur, zum Herrn Kolbeck, rausgefahren und habe zur Passauer Presse und habe gesagt, Herr Kolbeck, Sie haben ja die Daten sowieso schon digital da. Ja? Wäre es nicht möglich, dass Sie die Daten der Passauer Presse auch ins Internet einspielen? Ja, dann haben wir uns mit dem mit dem Rechenzentrum der Universität zusammengetan und haben sozusagen die Passauer Presse dann ins Internet eingestellt und das war natürlich für uns ein Quantensprung. Ja. Wie gesagt, am 15. August 1299 hat es die Urkunde gegeben, ja, und jetzt gibt es halt das Internet. Ja. Und das ist jetzt auch das Schöne, unser zeitlicher Umfang von uns ist jetzt vom 15. August 1299 bis zum 22. Oktober 2016, weil das Neueste, was wir immer haben, das ist die jeweilige Ausgabe der Passauer Presse, die muss ich mir runterladen. Ja. Also das ist natürlich sehr toll. Und dann, was ist für uns dann natürlich nochmal was gekommen, als der Stefan Daller gesagt hat, Mensch, uns Kinder, wir gründen jetzt dieses RegioWiki, wir stellen da alle Informationen ein. Und dann haben wir gesagt, Mensch, uns Kinder, das ist ja für uns eine unheimliche Entlastung. Ja. Also Anfragen, die meisten Anfragen kennen über die Kaiserin Sissi, ja, die Elisabeth, weil ich war 1862 in Passau und da, wo Leute alles wissen, Mensch, das können wir doch in RegioWiki einstellen. Ja. Anfragen über Hochwasser und. Und dann haben wir gesagt, gut, wir steigen jetzt dann gleich ein, du wirst ja dann, Stefan wird ja noch was sagen, zu diesen 1000 Passauern. Wir haben das Buch 1000 Passauer rausgebracht mit Biografien mit über 1000 Personen. Und dann haben wir gesagt, wir stellen jetzt einmal diese 1000 einmal rein. Ja. Also die berühmtesten Passauer Persönlichkeiten stellen wir da rein. Und dann haben wir da schon mal einen Haufen Artikel. Ja. Dann ist bei uns die Frau Oettl, die Eva Oettl, die ist ja, vor über 10 Jahren mal zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe so viele Plastiktüten gesammelt und mein Mann hat gesagt, ich muss mich entscheiden zwischen ihm und den Plastiktüten. Das ganze Haus ist für Plastiktüten, würden Sie die nehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde die schon nehmen, aber die Plastiktüten alleine, die nützen mir nichts. Ja. Tausende von Plastiktüten, ich nehme die unter der Bedingung, dass Sie die auch verzeichnen. Und die Frau Oettl hat dann diese ganzen Plastiktüten alle verzeichnet, ja, über 5000. Also wir haben von Marlboro über Passauer. Wir haben bis vor 6 Wochen haben wir hier nur die Plastiktütenausstellung laufen lassen, weil haben alle gesagt, jetzt spielen wir dort Teil der Schaffner. Ja. Aber es gibt halt zum Beispiel von Passauer Geschäften, wie zum Beispiel Greilinger, ein Traditionshaus über 150 Jahre, das Einzige, was von dem Geschäft übrig geblieben ist, eine Plastiktüte. Ja. Und deswegen ist sozusagen auch eine Plastiktüte ist eine ganz wichtige Quelle. Wenn wir mir dann durchs Haus gehen, dann zeige ich Ihnen nur, wie wir das abgelegt haben. Ja. Und dann haben wir eben auch, das war dann, glaube ich, unser 10.000. Artikel, den wir dann bei RegioWiki eingestellt haben. Und da haben wir jetzt natürlich, und das ist natürlich Fluch und Segen. Ja. Jetzt ist sozusagen weltweit bekannt, dass wir im Haus hier eine Plastiktütensammlung haben. Und Sie glauben gar nicht, wie viel Backerl wir in der Welt mit Plastiktüten voll. Also das ist wie bei Goethe, beim Zauberlehrling. Also wir können das nicht mehr jetzt da arbeiten. Ja. Wir brauchen da jetzt ein eigenes Gebäude, wo wir nur unsere Plastiktüten sammeln. Ja, jetzt darf ich einfach mal bitten, dass ich es nicht vergiss. Wir haben am letzten Donnerstag den neuen Merian, das neue Merian-Heft vorgestellt. Dienstag. Am Dienstag, danke. Das neue Merian-Heft vorgestellt. Es ist ja wirklich ein Phänomen. Passau hat ja nur 50.000 Einwohner. Ja. Es gibt keine Stadt, jetzt sage ich es einmal ganz übertrieben, auf der Welt, die so bekannt ist wie Passau, ja, mit 50.000 Einwohnern. Die Leute, wenn sie nach Passau kommen, das kannst du bestätigen, die deren uns alle so in der Größenordnung wie Regensburg einreihen. Ja, also so zwischen 120.000 und 150.000, weil wir halt so eine große Medienpräsenz haben. Ich habe die Ehre, dass auch über mich ein Porträt drinnen ist. Ich habe es gar nicht gewusst. Der gute Mann im Archiv, Schaffners gesammelte Werke. Ja, ist also da ein zweiseitiger Bericht drinnen. Und das ist halt meine Überleitung. Es ist hier auch dieser Projektor abgebildet. Ja. Dieser Projektor ist der älteste Projektor der Welt. Das ist der Beginn von Multimedia. Ja. Und der ist so alt, da hat es noch keinen Strom nicht gegeben. Ja. Und deswegen geht der mit Kapit. Ja, also ich könnte jetzt da mit dieser Kapitmenge wahrscheinlich die ganze Innenstadt in die Luft sprengen. Ja, es ist ja interessant, dass wenn man da ist ein Sprengstofffund und da wird kommt ein Sondereinsatzkommando. Und Sie können dieses Kapit, das habe ich bei eBay bestellt. Ja. Also das Kapit, das ist eine Art Gestein und wenn ich mit Wasser zusammengeführt, dann explodiert das alles. Also wenn man zum Beispiel das jetzt in eine Glasflasche rein tut, also man hat zum Beispiel Kapit gefischt, das tut man jetzt in eine Bierflasche rein oder Wasser rein, macht dann Stöpsel drauf und dann wirft man das und dann gibt es eine Explosion. Das hat man also zum Beispiel in den Fluss reingeworfen. Ja. Und dann hat es eine Detonation gegeben, dann hat es die Fische da ja eine Ding und dann kann man die Fische schön von der Oberfläche abfüllen. Und in der Nähe vom Passau ist ein Kapit abgebaut worden und das gibt es dann diese Kapitlampen, deswegen hat dieser Projektor einen Schornstein nur dazu, dass das abrauchen kann. Ja. Also ich fühle es jetzt nicht vor. Das Tolle ist jetzt das. Das ist, der macht nichts anderes. Wir haben übrigens auch die ganzen Glasplatten dazu. Ja, das hat sich bei uns alles erhalten. Also wie gesagt, Beginn von Multimedia. Es war so, man hat begonnen, den Schülern für den Heimatkundeunterricht die nähere Umgebung mittels Glasplatten zu zeigen. Ja, den Dom, die drei Flüsse und so weiter. Und auf einmal hat man gemerkt, Mensch, das ist eigentlich ein ganz gutes didaktisches Mittel. Und dann hat man sozusagen Erdkunde, Geografie, Literatur, immer mehr. Und wie gesagt, diese ganzen Kisten, die haben sie alle nur erhalten. Ja? Und das ist halt einfach der Vorteil, jetzt bei uns, bei unserer Ware, wie gesagt, 15. August 1299, das ist halt immerhin über 700 Jahre, das ist noch da. Ja? Ob die Dinge, die wir mir da jetzt ins Regio-Wiki einhalten, ob die auch 700 Jahre halten, glaube ich fast zu bezweifeln. Ja? Wir haben ja deswegen haben wir auch diese Projektoren, da wenn man durchs Haus geht, auch diese ganzen alten Filmgeräte. Ja. Was nützt einer 16mm Film, wenn sie kein Abspielgerät mehr haben? Ja. Und dann kommen, wenn ich ein Abspielgerät habe, dann hänge ich meine Digitalkamera und irgendwas drunter. Wir selber, also wie ich angefangen habe, ich habe nur mit der Schreibmaschine angefangen, meine Karteikarten. Ich war dann der Erste in der Stadt Passau, der einen Laptop gekriegt hat. Der war von Nixdorf und hat 14.000 Mark damals gekostet. Und das Blöde war das, der hat keine Hintergrundbeleuchtung gehabt, also man hat immer Lampen braucht dazu und so weiter. Ja, und wir haben auch natürlich im Laufe der Zeit unheimlich viele Datenverluste hinnehmen müssen. Ja, also, jetzt sage ich es einmal, wenn ich meine Arbeitszeit so rechne, wenn ich ich habe 85 angefangen, wenn ich bei der Karteikarte geblieben wäre, glaube ich, hätte man nicht so viel Datenverluste gehabt. Ich sage Ihnen bei uns noch ein Beispiel in der Stadt Passau. Die Stadt Passau hat 1986 die Einwohnerkarteien auf EDV umgestellt. Ja? Sonst habe ich halt meine Einwohnerkarteien, da kann ich auch schon mal da und habe das raus. Und dann hat man sozusagen 86 hat man dann auf die EDV umgestellt. Die älteren Generationen waren so riesige Bänder, ja, die waren so groß. Ja. Und man hat dann versäumt, dass man sozusagen die Daten sichert. Ja. Jetzt haben wir genau eine Lücke zwischen 1986 und 1997, wo man dann mit der Datensicherung, kein Mensch mehr kann diese Daten abspielen. Und wir haben eine Kiste, wenn man sich dort früher dann die ersten, sozusagen der Vorläufer vom Computer, waren dann die Schreibmaschinen, die auch Speicherkarten dabei gehabt haben. Ja. Da haben wir jetzt ganze Kisten, aber wir haben ja nichts, wie wir das dann überspulen können. Ja. Also das ist ein ganz großes Problem. Aber es darf auf einen bitten, die Passauer dürfen sitzen bleiben, die schon kennen, die anderen dürfen mit mir mitgehen. Wie die DDR aufgelöst worden ist, haben wir nämlich so da sind die Filme angeschaut und alle, die sozusagen nicht mit dem neuen System übereingespielt haben, die sind alle weggeworfen worden. Und da habe ich so ein vernichtet worden und habe ich so einen Transport konnte ich von Leipzig nach Passau überführen. Deswegen haben wir da sehr schöne DDR-Filme auch noch in Sicherheit gebracht. Gell, die sind da. Das ist meine Filme aus der DDR von Leipzig und von Karl-Marx-Stadt. Holla. Riesiger Raum voller Dias und Schmalfilme und VHS-Videokassetten. Das, was Sie hier sehen, das ist sicher einzigartig in Deutschland. Sie sehen hier die ganze Entwicklung der Medien von der Glasplatte über einen 16 mm Stummfilm. 16 mm Tonfilm hat eng auch mit Passer zusammen. Der Hans Vogt ist ein Miterfinder des Tonfilms. Und wenn Sie in Berlin am Potsdamer Platz in das Filmmuseum reingehen, da ist diesem Passer Hans Vogt eine eigene Vitrine gewidmet. Also wie gesagt, Glasplatte 1880, dann kommt der schwarz-weiß Stummfilm 1920, dann kommt der schwarz-weiß Tonfilm, dann kommt der Farbtonfilm bereits in den 1940er Jahren. Und es ist interessant, Sie kennen ja diese Sendungen von Guido Mopper im ZDF. Auf einmal taucht Zweiter Weltkrieg in Farbe auf. Den hat es vorher schon gegeben, nur das ZDF hat die eingeschwärzt, dass die Leute nicht sagen, das ist ein Fake. Ja. Und jetzt ist auf einmal Zweiter Weltkrieg in Farbe da. Dann kommt als nächste Änderung des Formats, vor 27 Jahren genau, kommt die Videokassette. Ja. Und seit 10 Jahren haben wir dann die DVD und seit 2 Jahren können Sie die Leute bei uns einloggen und können Sie dann die Filme digital runter, wo wir die Rechte haben. Wir versorgen, das ist ein wenig kompliziert, wir versorgen hier die ganzen Schulen in Stadt und Landkreis, von Malching bis nach Breitenberg. Passau ist der zweitgrößte Landkreis in Bayern, wir haben einen Durchmesser von 80 Kilometern. Und es ist bei uns, es ist ein Thema, ist Rechte, bei uns ist es so, wir haben bei diesen Filmen alle das Recht der öffentlichen, nicht gewerblichen Vorführung. Ja? Also Beispiel, wenn Sie beim Mediamarkt einen Harry Potter Film für 19,90 € kaufen, dann muss ich 400 € zahlen. Ja? Und deswegen gibt es da auch diese zentrale Einrichtung, weil die Kosten so hoch sind. Warum, dass ich gesagt habe, dass diese Sammlung einzigartig ist, hängt damit zusammen, dass ich der einzige Nicht-Lehrer bin, was sind seine Lehrer dabei, außer der Frau Oetl, dass ich der einzige Nicht-Lehrer bin, der so eine Einrichtung leitet. Und wir haben jetzt meinetwegen hier einen Film von der Nordsee von 1952. Ja. Und der Lehrer sagt, der ist für den Schulunterricht nicht mehr interessant, weil die Nordsee heute anders ausstaut. Und dann haben die das alles vernichtet. Und wir haben dieses Archiv komplett noch da. Und haben aber mal sehen, mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen, die wenn was brauchen. Jetzt haben wir erst ein Film macht, ein Pferd wird beschlagen, weil wir da aus den 1920er Jahren nur einen Stummfilm da haben. Also da haben wir ganz interessante Kooperationen. Wenn Sie jetzt sagen, das interessiert mich alles, ich mag das immer alles sehen, was Sie so da habt, dann müssen Sie knapp 2 Jahre da sein, bis Sie alles gesichtet haben. Aber dann sind Sie natürlich unheimlich gescheit, weil Sie alles wissen müssen. So. Ecke 5 mm Film, haben wir auch noch. Ja. Habt ihr digitalisiert auch? Oder? Ja, ein wenig was, ja. Selber? Oder? Nein, das haben wir dann weggegeben. So, okay. Ja, das ist jetzt, das war, schauen, das war jetzt dieser erste Server, wo wir den Zuschlag gehabt haben, T-Unterconnect, Deutsche Telekom und mit Cisco. Das war auch der, also neben der Uni der zweite Internetserver dann in der Stadt. Und wenn Sie da mal hinschauen, Sie sehen hier einen Totenkopf. Ja. Wir sind in der Anfangszeit zweimal gehackt worden. Vorher ist nichts mehr gegangen. Schauen wir den Quelltex an. Da sind wir gehackt worden aus Brasilien. Das habe ich so als Mann mal erraten. Und die haben hier einen Musikdownload. Ja, 1998 bereits installiert. Wir haben es Gott sei Dank sehr schnell gemerkt. Aber es hat eine andere Passauer Firma, die haben das nicht gemerkt. Und damals ist ja nur noch Transfervolumen abgerechnet worden. Die haben also da zigtausend von Mark damals gezahlt. Also wie gesagt, das war der erste Schrank. Und wir haben auch noch das erste ADSL-Kastel da, wo wir diese Verbindung hergestellt haben. Hier ist Publikumsverkehr. Genau. Rufen wir auch dazu? Ja, zu Ende. Ist das natürlich verschlossen? Also ist alles komplett digitalisiert? Nein, noch nicht. Nur wo man die Rechte hat. Katalog gibt es alles, ist alles im Internet abrufbar. Ja, da haben wir alles jetzt sozusagen die Ausleihe. Sie sehen, unser Körper, Vulkanismus, es gibt kein Thema, das wir mir nicht abdecken können, von der Schwangerschaft bis zur Levi's Jeans. Und gesagt, hier ist die Ausleihe, unsere Filme. Sie glauben gar nicht, wie man kämpfen muss, dass man die Leute dahin bringt, dass sie sich im Internet einloggen und das Dinge online runterladen. Ja. Also eigentlich ist es so, dass man jetzt im Landkreis Passau bei den kleinen Schulen draußen immer noch nicht die Leitungen hat, dass man das runterlädt. Ja. Wir haben 1998 ein Pilotprojekt gemacht mit der Schule, haben wir schon Online-Distributionen angeboten. Ja. Und da hat ein Film, der hat dann 2 Tage und 5 Stunden gebraucht. Ja. Also wie gesagt, die Leute draußen oder in den Großstädten, die meinen, ja, das ist alles ganz einfach. Aber wie gesagt, bei uns sind eigentlich erst gut 2 Drittel der Schulen an ein schnelles Internet angeschlossen. Und deswegen wird, sage ich mal, also ich habe jetzt noch 9 Jahre, also ich glaube, die DVD, die werde ich nicht mehr überleben. So, gehen wir raus. Und sagen wir noch ein wenig. Das ist jetzt der erste Projekt mit Strom. Ja, das ist hier, der mit Strom. Der ist jetzt aus dem Jahre 1903. Da haben wir einen Stecker, der hat jetzt schon Glühbirne, macht aber auch nichts anderes wie dieser Holzkasten. Mittels einer Lichtquelle wirft er ein Bild an die Wand. Das ist ein Starstück. Das ist die erste Pocket-Kamera der Welt. Ja. Sie sehen an der Oben- und der Studiokamera, wir haben sehr berühmte Fotografen im Haus gehabt, unter anderem der Alfons Adolf, der war mit dieser Kamera um 1900 in Südamerika, deswegen haben wir auch Südamerika da. Ja. Also wenn wer was über Buenos Aires braucht, muss er auch zu uns kommen. Diese ganzen Filmgeräte, die stammen zum Großteil, also das ist von uns Bestand. Die stammen großteils aus der Landesbildstelle in München. Die Monika Hohlmeier war damals Kultusministerin, hat das aufgelöst und die werden alle in die Müllverbrennungsanlage kommen. Ich bin dann mit 7,5 Tonnen raufgefahren, habe das alles runtergeholt. Die sind alle noch funktionabel. Ja? Und die Leute können jetzt zu uns kommen und sagen, wir haben einen Film. Es gibt ja so irre Formate, da ist die Perforation in der Mitte. Ja? Es gibt nichts, was es nicht gibt und dann können sich die Leute bei uns diese Filme wieder anschauen. versucht, dass man nicht zu früh sein kann. So, ja, ich habe hier eine dieser berühmten Holzkisten aus dem 19. Jahrhundert und hier sind eben sehr säuberlich diese Glasplatten dann drinnen. Ja, das ist zum Beispiel Kunstgeschichte. Ja, so schaut das aus. Also wie Dias, nur auf Glasplatte. Wir sind alle schön beschriftet. Hildesheim, St. Godehard, Nordportal zum Beispiel. Ja. Also wie gesagt, das sind die ersten Glasplatten und die haben wir glücklicherweise alle noch in unserem Bestand. Hier ist jetzt das Bildarchiv der Stadt Passau. Das ist wieder auch ein Bereich des Stadtarchivs, wo wir natürlich die ganzen Papierbilder haben. Hier wird das digitalisiert. Wir kriegen endlich nach 15-jährigen Kampf jetzt dann auch einen professionellen digitalen Arbeitsplatz. Also wir arbeiten hier nur mit einer Digitalkamera, mit einem vorsintflutlichen Kaiser-Repro-Gestell. Wir scannen nicht, sondern wir fotografieren ab, weil es einfach viel, viel schneller geht. Ja. Bis das scannt, dabei haben wir schon wieder 10 Beutel runtergeschossen. Wir haben auch vielleicht nur mal eine Kuriose, weil man das am besten merken kann. Wir haben hier die wichtigste Sammlung von Neuguinea da. Lass mich einfach da mal rein. Also das ist jetzt Neuguinea um 1900. Einmalige Papieraufnahmen. Das ist zum Beispiel, man sieht die Bevölkerung, bevor aus die Missionare gekommen sind. Laufen sie alle oben ohne rum und dann sieht man, wie die Missionare gekommen sind, dann haben sie alle gewandert gehabt. Okay? Und zwar, wieso liegt diese riesige Sammlung von Neuguinea bei uns im Passauer Stadtarchiv? Ganz einfach, weil dieser Passauer alles fotografiert hat, der hat das vermessen und hat es dokumentiert und hat dann wieder gestorben, ist seinen Nachlass an uns vererbt. Und da haben wir ganz tolle Beschreibungen. Und die evangelische Kirche in Passau, die hat sozusagen eine Patenschaft über Neuguinea. Und es gibt keinen Pfarrer, der nach Passau kommt, der nicht schon in Neuguinea war. Ich habe also vor 3 Jahren mit dem Pfarrer von Grubig einen Vortrag gehalten, in Neuguinea 1900 und Neuguinea 2010. Also ist immer wieder einmal ein Zusammenhang da. Gut. Da? Ja? Und zwar gibt es ja Tonaufnahmen aktuell, also so historische, weil es gibt da so Wachstrommeln. Ja, gibt's da haben wir gar nichts gesehen. Mhm. Ja. So was hätte ich gerne nicht gesehen. So. Stadtarchiv gehabt? Ja, seit 15 August. Also das Stadtarchiv ist ja drüben, das ist ja 20 Mal so groß. Ja, das so von den Bürgern besucht worden ist. So, jetzt muss ich ein wenig antreiben. Haben wir Verlust? Sind die anderen? Huhu! Sie stürfen schon. Ja. Wir haben sie selber schon aktiviert. Ja. Ein paar Dinge haben wir gemeinsam. Unsere erste Urkunde, die habe ich auch zwölf Jahre als Kaulhaus geprüft. Wir haben jetzt schon ist der Pass verkehrt. So, jetzt haben wir einen geografischen Sprung, habe ich jetzt mit Ihnen gemacht. Jetzt haben wir Passau verlassen, wir sind jetzt im Böhmerwald. Ja. Wir sind jetzt im Böhmerwaldarchiv. Wir decken hier das Gebiet, Moldau-Stausee, Budweis, Strakonice, also dieses Gebiet Pilsen decken wir hier ab. Und zwar, die Passau ist Patenstadt der Böhmerwäldler. Ja? Und die hier vertrieben worden sind, und was sie die mit einem Leiterwagerl mitgenommen haben, das findet ihr jetzt wieder bei uns. Ja? Wir haben so Besonderheiten da, wir haben hier das, zum Beispiel das Testament vom Albert Stifter, das ist so der berühmteste Schriftsteller in diesem Raum. Das liegt bei uns hier, das kürzeste Testament geschrieben und alles erbt meine Frau. Und es ist ja so, wir arbeiten jetzt zusammen mit tschechischen Universitäten, also man kann Archivwissenschaften in Budweis studieren und die schicken sozusagen jetzt einen Studenten zu uns her. Für uns hat das auch nochmal einen ganz großen Vorteil, weil wir mit Tschechien gemeinsam EU-Förderungen kriegen. Und es gibt einen ganz berühmten Fotografen in Grumbau und da haben wir fast 250.000 Mark bekommen, Euro schon, dass wir das alles digitalisieren. Ja, also da haben wir das sogenannte Seidel-Archiv, das ist sozusagen eine Kooperation gewesen mit uns und auch dieser Ausbau, das geht jetzt da oben am Speicher weiter. Wir hatten damals, da war Tschechien EU-Erwartungsland, da haben wir 80% der Bausumme gefördert gekriegt. Ja, man muss sich immer überlegen, was macht man, wo kriegt man eine Förderung und das war halt dann das Optimale. Und also wie gesagt, damit haben wir einen ganz guten Austausch. Es gibt da diesen berühmten Schwarzenbergschen Schwemmkanal. Da ist der große Sammler, den seine Frau, die ist schwer krank gewesen mit 97 und die habe ich noch besucht und haben wir jetzt von dem den gesamten Nachlass gekriegt. Unter anderem sensationelle, sehr unbekannte Filmaufnahmen von dem Schwarzenbergschen Schwemmkanal aus den 1920er Jahren. Ja. Und anhand von so Karten und Fotos haben wir genau das rekonstruieren können, wo der Film gedreht worden ist. Und zwar in Neuofen. Ja. Schaut ja heute alles ganz anders aus. Also das ist halt, wie gesagt, da rechnen wir nicht, dass Passau auch den Böhmwald abdeckt. Und wer vielleicht einmal da Urlaub machen möchte, das sage ich jetzt, diese Auswärtigen Passau Urlaub, das ist ein traumhaftes Gebiet um den Moldau-Stausee. Das ist also eine Landschaft. Und wir haben hier auch die Pläne vom Moldau-Stausee da. Und damit kann ich beweisen, die Politik entscheidet sich immer für B. Ja? A ist die große Lösung, C ist die kleine Lösung. Man nimmt immer die Mittellösung, wenn man so einem Stadtrat irgendwas präsentiert. Weil wir haben nämlich die A-Lösung. Und da ist unten ein Staudamm in Hohenfurt, Wischebrot. Und da kann man sozusagen, das hätte man das steuern können. Und bei der A-Lösung wäre der Stausee ungefähr so groß gewesen. Da wäre vorne ein Planer, Oberplan versunken. So, gut, dann gehen wir zum Schluss. Dafür, dass Sie so viele unersetzliche Archivalien hier haben, sehe ich erschreckend wenig Brandmelder und Feuerlöscher. Da herüben ist keine Archivalie. Okay. Die sind alle im Stadtarchiv. Das Stadtarchiv ist im Rathaus, das ist 20 Mal so groß. Und da haben wir natürlich eine Brandmeldeanlage. Und ich sage immer, wir haben hier drinnen auch schon einige Feuerlöscher. Und wie gesagt, ich selber bin ja noch bei der Feuerwehr. Aber es ist natürlich schon... Voraussetzung. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich kämpfe da auch seit 20 Jahren um eine Brandmeldeanlage. Ja, um, dass ich dann Sprinkleranlage rein tut. Weil wenn ich mich unten diese Filme... Wenn das zum Brennen anfängt, ja, dann steht da nicht mehr viel da. Aber wie gesagt, die Urkunden und so weiter, das ist alles gesichert im Ressort im Staat. Büro. Ich habe im Rathaus auch eins, aber das ist etwas kleiner, deswegen halte ich mich lieber hier auf. Sie müssen den Ausblick genießen, das ist sicher mit der schönste Ausblick auf Passau. Ich muss was dazu sagen, zu diesen kaputten Stühlen. Dieses Büro stand ursprünglich im Rathaus. Das war immer das Büro vom Oberbürgermeister und zum Schluss das Büro vom Stadtdirektor Dr. Geisenberger. Und der ist in Pension gegangen und dann wollten sie das Zimmer wegwerfen. Ja? Weil alle wollten Stahlrohrmöbel haben. Und dann haben sie mich angerufen und gesagt, Herr Schaffner, Sie sammeln doch das alte Klump. Ja? Und dann hat man der Bauhof, die haben Schneeräumdienst gehabt mit so kleinen Unimox, da haben sie dann das ganze Zimmer raufgeworfen und in diesen steinischen Stühlen, da ist die Schneeschaufel drin gesteckt, ja, weil es ja ein Klump war, dass die Schneeschaufel halt, deswegen haben wir das sozusagen als Mauermal da. Und dann haben wir das reingebaut, die Platte war auch kaputt, die haben wir neu machen lassen, jetzt schaut das aus, wenn das Zimmer immer schön gewesen wäre. Das ist jetzt die Kamera vom Adolf, die Studiokamera von 1885. Das ist die Studiokamera und das untere ist die Pocketkamera. Ich habe vor kurzem, das habe ich in Berlin gesteigert, bei eBay. Wir steigern mal sehr viel bei eBay. Das ist natürlich für ein Archiv natürlich jetzt genial, dass man da einfach von der ganzen Welt Dinge aus Passau sammeln kann. So ist um 1910 im Schulunterricht Passau präsentiert worden. Ja? Da hat es diese Karte gegeben und dann hat man da Passau erklärt. Und das Schöne ist das, dass unser Gebäude ist hier abgebildet. Also Sie sind jetzt in diesem Raum. Ja? Und haben wir da einen sehr schönen Blick. Warum hängt bei mir Bier ist gut, sagt der Arzt? Das hängt deswegen da, weil wir jetzt seit 500 Jahren Reinheitsgebot gefeiert haben. Ich habe da mich sehr stark mit Bier beschäftigt. Wir haben hier einen Bestand. Da steht oben Wirtshausverbote. Können Sie das lesen? Ja. Es sind lauter Fälle, wo die Leute Wirtshausverbot gekriegt haben. Ich kann also anhand von diesen Akten eine Kulturgeschichte des Trinkens machen. Es war früher so, wenn also wer zu viel getrunken hat, ja, das war egal, aber wenn er dann seine Frau geschlagen hat oder sonst irgendwas gemacht hat oder das ganze Geld vertrunken hat, dann hat er einmal Abmahnung gekriegt und die höchste Stufe war dann Wirtshausverbot. Die heutige Jugend sagt, na und, wenn ich Wirtshausverbot habe, dann geht es zur Tankstelle oder in Getränkemarkt. Ja. Aber früher hat es das Bier nur im Wirtshaus gegeben. Ja. Und wie gesagt, das sind in die Akten, da ist ihm ganz genau beschrieben, der Polizist hat dann genau, wie viel das er in diesem Lokal getrunken hat und wie viel das er in dem anderen getrunken hat. Und dann ist das Wirtshausverbot, das ist dann im Amtsblatt veröffentlicht worden, mit Namen. Ja. Also zum Beispiel, das Bezirksamt Passau hat über den verheirateten Hilfsarbeiter Karl Kapfer, geboren am 28. September 1896 in Passau, wohnhaft in Hals Wirtshausverbot verhängt, das auch auf Passau Stadt ausgedehnt wird. Wer Alkohol an Kapfer abgibt oder dessen Verweilen in der Wirtschaft duldet, macht sich strafbar. Ja. Also das ist alles hier gesammelt. Und ganz zum Schluss, Passau ist auch die Hauptstadt des Kabaretts. Ich habe es ja vorher gesagt, das ist gerade heute eine Sendung über Ziggy Zimmerschied, Bruno Jonas sind alle aus Passau, weil der Passau hat einen anderen Sinn für Humor, das darf uns ganz zum Schluss noch mal zu mir kommen. Das ist hier ein Beispiel. Wir haben hier aus der Biedermeierzeit noch 1848 hat sich in Passau der Mäßigkeitsverein gegründet. Ja? Der Mäßigkeitsverein, der hat nur eine Aufgabe gehabt, ja? Viel essen und viel trinken. Ja? Und das zeigt mir jetzt, das ist jetzt ein Bild, das sieht man jetzt zum Mäßigkeitsverein, Wohltätigkeitsfestzweckessen des Mäßigkeitsvereins Anfang 5 Uhr. Die Ehefrau ermahnt, der Bub hinten mit dem Stiefelputzer, mit dem Kamm, ja, pass auf, sauf nicht so viel. Und dann sieht man wieder, wie er um 3 heimgekommen, total abgerissen, ja, betrunken und kommt wieder heim. Und jetzt ist das Besondere, dieses Bild könnte natürlich auch in Wien, in Kassel, in Berlin und in Hamburg gemacht worden sein. Aber es steht hinten droben Eigentumsvorbehalt von Max Schmerold. Und der Max Schmerold, der hat die Brauerei gehabt, wo heute die Universität ist. Und die haben sich da sozusagen auch getroffen, im Nikolaikloster war auch die Wirtsstube. Und deswegen kann man das sozusagen wieder auf Passau zurückführen. Ja? Das sind eben diese Besonderheiten, das hat sich alles erhalten. Und jetzt mit dem Trinken höre ich auch auf. Und dann darf man es mit, ja? Wenn das ja alles Schule war, gibt es jetzt irgendeine Ecke, wo das noch gewürdigt wird oder all die Möbel sind? Nein, das hat sich nicht erhalten. Das ist alles weggeworfen worden. Da ist nichts mehr da. Und diese Wirtshausverbote, galten die ohne Zeitbeschränkung? Das gibt es heute noch. Diese Wirtshausverbote gibt es im Moment heute noch. Die nächste Stufe war dann die Einlieferung ins Bezirksklinikum, Trinkerheilanstalt. Wir haben aber auch tragische Fälle. Von einer Bäuerin, die hat ihre Kuh verkauft, hat dann das Geld vertrunken, hat dann an der Ortsspitze ihre Notdurft verrichtet. Und weil es eh schon auffällig war, war das der Anlass, dass 1936 ins Konzentrationslager Dachau gekommen ist und da ist dann umgebracht worden. Ja. Und diese Geschichte kriegt man nur über diese Wirtshausverbote raus, die ist anders nicht registriert gewesen. Also da sind wir eben draufgekommen. Also die sind teilweise noch sehr tragisch ausgegangen. Ja, also das ist, wie gesagt, alles dokumentiert von 1880 bis 1970 rauf. Aber wer da drin war, der war lebenslang gesperrt quasi. Nein, der war nicht lebenslang gesperrt. Das hat auch gegeben, die sie gebessert haben. Haben wir wieder. Jetzt sage ich mal, das ist die Theorie. Ja? Die Praxis hat folgendermaßen ausgeschaut. Passau ist eine Grenzstadt zu Österreich, ja, dass die dann nach Österreich gegangen sind und da lang weitergesucht haben. Ja. Also, das hat man nicht kontrollieren können. Da waren natürlich die Passauer, der Dritte, waren da andere im Vorteil. Ja, gut.